Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Jetzt aktuell bin ich beschäftigt bei der Landtagsfraktion Nordrhein-Westfalen und bin da zuständig als Referent für Haushaltsverfahren. Wie ihr mich erreichen könnt, habe ich umgeschrieben, was meine E-Mail-Adresse und meine Zutatenpublik mit Dr. Bock, ein Liebert und den Wiki bin ich zu finden unter dem Nutzerbewerbung. Was will ich euch heute vortragen? Ich will vortragen über die Position der Piraten im Bereich Wirtschaft, Haushalt und Finanzen. Dann werde ich auch ganz kurz, wirklich nur sehr kurz, Positionen anderer Parteien darstellen und am Ende herausstellen, was macht Piraten in diesem Bereich aus? Wo unterscheiden sich die Piraten von den anderen Parteien im wesentlichen Kernpunkten? Also vorab aber erstmal die Frage, woher habe ich jetzt sozusagen diese, worauf gründet sich das, was ich das jetzt sage? Das gründet sich einmal auf dem Grundsatzprogramm der Piraten, auf den neuen Beschlüssen im Neumarkt. Der Wahlprogramm, aus dem Wahlprogramm NRW habe ich jetzt nichts eingefügt, weil es ja eigentlich um Bundestagswahl geht, habe ich jetzt also daraus nichts genommen. Ich empfehle, wenn man zur Steuerpolitik Zusammenfassung haben will, hat der Anhalter Pirat eine Zusammenfassung gemacht, wenn man wunderbar im Wiki, da sind alle Beschlüsse drin, die sich mit Steuerpolitik beschäftigen. Also steigen wir gleich an. Im Grundsatzprogramm der Piraten, das wurde in Bochum eingefügt, sind erstmal grobe Orientierungen. Die grobe Orientierung sagt also als erstes, für uns ist nicht das Bruttoinlandsprodukt, das sogenannte BIP, die alleinige Größe, worauf die Wirtschaftspolitik ausgerichtet sein soll, sondern die Wirtschaftspolitik soll ausgerichtet sein am Menschen und soll ausgerichtet sein an Nachhaltigkeit. Dabei ist ein freiheitlicher Grundgedanke zugrunde zu legen, also es geht uns nicht wie den Linken darum, alles genau zu regulieren und zu steuern, sondern zu sagen, freies Unternehmertum ist auch wichtig, wir wollen das auch fördern, aber wir wollen prekäre Unternehmertum auch verhindern. Das kommt auch später noch in einem speziellen Programm. Ich mache jetzt an dieser Stelle schon auch nochmal deutlich, was uns gegenüber anderen Parteien an der Stelle auszeichnet. Also wir haben hier drei Punkte. Freiheitlichkeit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Auf die eine oder andere Weise kommt das praktisch in allen Parteiprogrammen von allen Parteien irgendwie vor. Wir sind aber die einzige Partei, die das relativ genau in ihrem Programm definiert hat, was das jeweils ist. Was damit jeweils gemeint ist. Also mit Gerechtigkeit ist Teilhabe, Teilhabe und die Möglichkeit, ein angemessenes Leben führen zu können, soll gewährleistet werden durch Gerechtigkeit. Also das ist das, was wir unter Gerechtigkeit verstehen. Mit Nachhaltigkeit ist ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen und der Umwelt gemeint. Zu Freiheitlichkeit, hatte ich gerade schon gesagt, Freiheitlichkeit ist wichtig, wird aber beschränkt natürlich dadurch, dass durch die Nutzung von gemeinschaftlichen Ressourcen an der Stelle, wo gemeinschaftliche Ressourcen zu sehr ausgenutzt werden, hat auch individuelle Freiheit. Dann, wir sind noch weiter im Grundsatzprogramm. Gibt es einen Abschnitt zur Umwelt und ein Abschnitt zur Umwelt ist natürlich auch wirtschaftspolitisch relevant. Da ist hier wieder eine allgemeine Formulierung, wir wollen, also die Volkswirte würden sagen, eine Internalisierung externer Kosten. In dem Programm steht das so drin, dass Kosten, die durch eine individuelle Aktivität entstehen, beispielsweise durchs Autofahren, wenn diese Kosten nicht vollständig durch das Bezahlen des Benzinpreises beispielsweise abgedeckt werden, sondern gesellschaftliche Kosten entstehen. Gesellschaftliche Kosten können zum Beispiel Abgasemissionen sein, dann soll für diese Abgasemissionen auch ein entsprechender Preis verlangt. Okay, dann gibt es auch relativ konkret in der Umweltpolitik, es soll die Möglichkeit von regenerativen Energien genutzt werden, die Möglichkeit von regenerativen Energien, und zwar so, dass sie möglichst dezentral erzeugt werden können, also jetzt nicht unbedingt gerade einen Offshore-Park in der Nordsee bauen, sodass wir das Ganze, sodass wir ein Energietransportproblem haben, sondern eben sowohl die Solarzellen als auch die Windkraftwerke möglichst weit über das Land verteilen. Da hilft der technologische Fortschritt ganz enorm. Es wird ja früher sozusagen gesagt, wir brauchen vor allem im Norden, das ist aber viel weniger als im Süden, ja, wo die Berge sind und die Berge den Wind aufhalten. Das ist heute, also die neueste Windenergietechnik ermöglicht es, so hohe Anlagen zu bauen, dass die Anlagen in Bereiche kommen, so ab 200 Meter gibt es praktisch überall einen konstanten Wind. Damit kann man auch in Süddeutschland relativ konstant, wenn man so ein Berg baut, Windenergiestrom erzeugen. Also das ist sozusagen eine neue innovative Entwicklung, die gerade die dezentrale Versorgung ermöglicht. Vielleicht noch ein Beispiel. In Süddeutschland haben sie gerade große Windenergieanlagen gebaut, bei denen sie unten in diesem Turm, der ist ja in Ruhe. Den haben sie ein bisschen größer gebaut und als Energiespeicher verwendet, nämlich indem zu Zeitpunkten, zu denen zu viel Energie da ist, sie den Turm mit Wasser vollpumpen. Ja, und das dann eben wieder runterpumpen, wenn die Energie gebraucht wird. Also da gibt es auch innovative Konzepte, wie man dezentral vorankommen kann, ohne jetzt eine riesige Netzausbaukosten zu haben. Natürlich ist ein Netzausbau auch sicher notwendig, aber wahrscheinlich nicht in dem Maße, wie das im Moment die Bundesregierung macht mit ihren Offshore-Anlagen. Völlig Quatsch ist, und dann wieder Subventionen zugunsten der großen Energiekonzerne gefahren werden. Erstens beim Netzausbau und zweitens bei der Installation dieser Windenergie. Dann ist das nächste Thema Verbraucherschutz, was wieder in die Wirtschaft hineinspielt. Im Bereich Verbraucherschutz sagen die Piraten, wir wollen die Konsumentenfreiheit stellen. Das heißt, wir wollen, dass die Konsumenten in die Lage versetzt werden, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Dafür ist es notwendig, dass die Konsumenten entsprechend umfangreiche Informationen oder genau die Informationen bekommen, die sie für diese Entscheidung benötigen. Und deswegen haben wir ins Wahlprogramm geschrieben, dass die Konsumenten, dass die Hersteller der Waren verpflichtet werden sollen, im Internet umfangreiche und verständliche Informationen zu ihren Produkten zur Verfügung zu stellen, die damit die Konsumenten frei und vernünftig entscheiden können. Als nächstes gibt es eine ganz umfangreiche und sehr detaillierte Ideen, was man im Bereich des Arbeitsmarktes ändern könnte. Jetzt fange ich aber erstmal dabei sozusagen mit den größeren Visionen. Steht alles auch im Grundsatzprogramm, ist in Bochum verabschiedet. Also die grundsätzliche Idee ist, dass man sagt, die Innovation und der technische Fortschritt ermöglicht, dass wir immer weniger Leute brauchen, die stumpfsinnige Arbeit machen müssen. Wir wollen also den technischen Fortschritt so fördern, dass wir weniger Leute brauchen, die stumpfsinnige Arbeit machen müssen und gefährliche Arbeit machen müssen. Jetzt könnte man den Schluss ziehen, okay, dann kriegen wir ganz viel Arbeitslosigkeit. Und da sagen die Piraten, wir kriegen vielleicht eine ganze Reihe von Leuten, die nicht sozusagen am klassischen Erwerbsleben teilhaben werden. Aber das ist weder sozial erwünscht noch notwendig, weil die Maschinen ja die Arbeiter ersetzen, deswegen nicht notwendig und sozial auch nicht unbedingt erwünscht, weil wir durch die Einführung eines Sockeleinkommens oder langfristig durch das bedingungslose Grundeinkommen erreichen wollen, dass diese Menschen Arbeit leisten können, selbstbestimmt, für Kultur, zur Unterstützung, zur Pflege von Kindern oder Eltern, zur Entwicklung von Gemeingütern, Softwarebereich zum Beispiel, ja, so dass da Freiheit entsteht, zu der Gemeinschaft beizutragen, ohne gezwungen zu sein, das Sockeleinkommen soll dabei gewährleisten, dass alle Menschen dann Wohlstand haben können. Wenn Fragen zwischendurch sind, irgendwie, dann fragt, ja. Ja, ich finde es eine Frage. Also ich bin von der Generation 68er, wir sind anders erzogen, wir verstehen auch Leistung und gerecht arbeiten. Das sind also Menschen gerecht am Gesamtwohlstand beteiligt. Und was ist denn gerecht? Und das soll man sagen, Menschen sozial ein Gesamtwohlstand. Weil gerecht ist also der, der eine Schulung und bestimmte Körperteile aufpreist, ja, der sollte schon ein bisschen mehr Wohlstand haben, wie der erwähnen kann. Ja, das wäre gerecht. So. Und das andere wäre sozial. So. Ich kenne das ja auch nicht. Also für gerecht gibt es sozusagen üblicherweise drei verschiedene Definitionen. Das eine ist Leistungsgerechtigkeit. Ja? Leistungsgerechtigkeit heißt, wer mehr leistet, kriegt mehr. Dann gibt es Bedarfsgerechtigkeit, das heißt, wer einen höheren Bedarf hat, also nicht vielleicht, weil er behindert ist oder sowas, kriegt mehr. Und die dritte Definition von Gerechtigkeit, hat irgendjemand helfen? Was ist Gerechtigkeit? Bedarfsgerechtigkeit? Chancengerechtigkeit. So, Chancengerechtigkeit würde heißen, zu Geburt an hätte jeder die gleichen Chancen, sich zu entwickeln. Eigentlich muss ich sagen, bin ich ein großer Freund von Chancengerechtigkeit. Das Problem ist bloß, Chancengerechtigkeit lässt sich objektiv nie komplett herstellen. Deswegen glaube ich, brauchen wir beide anderen Komponenten auch. Wir brauchen nicht nur Chancengerechtigkeit, sondern wir brauchen auch ein bisschen Bedarfsgerechtigkeit. Weil bei der Bedarfsgerechtigkeit spielt das Sockeleinkommen oder das bedingungslose Grundeinkommen eine Rolle. Bei der Bedarfsgerechtigkeit. Und wir brauchen auch Leistungsgerechtigkeit, um finanzielle Anreize zu schaffen, damit jemand was tut, was andere gerne möchten. Ja. Okay, ich komme zum nächsten Punkt. Da wird es schon ein bisschen detaillierter. Wir wollen die betriebliche Mitbestimmung zumindest erhalten, weil das Arbeitsumfeld, weil man einfach so viel Zeit in seinem Arbeitsumfeld verbringt, dass wir meinen, dass man auch im Arbeitsumfeld der entsprechenden Mitbestimmung einfach sozusagen das Leben wesentlich besser macht. Kommt nicht nur aufs Geld an, sondern eben auch auf die Arbeitsbedingungen. Deswegen ist wichtig, dass es Mitbestimmungs- und Gestaltungsmöglichkeiten im Betrieb gibt. Wir glauben, dass die Mitbestimmungsrechte zu sozialeren Entscheidungen in den Unternehmen führen und auch zu nachhaltigeren Entscheidungen. Unter bestimmten Bedingungen können sogar Innovationen begünstigt werden, weil die Innovationen sozusagen und die Ideen aus der Arbeitnehmerschaft überhaupt erst bei Unternehmensführung ankommen. Aber das kann natürlich auch an der Organisation und Unternehmen, das ist natürlich nicht alle jeweils nicht alles immer. Jetzt kommen wir so ein bisschen in einen anderen Bereich, nicht mehr Arbeitsschutz, sondern Schutz sozusagen der Unternehmerfreiheit. Ihr wisst doch wahrscheinlich alle, es gibt gegenwärtig einen sogenannten Kammerzwang. Jeder, der ein Gewerbe anmeldet, wird Mitglied in einer entsprechenden Kammer, der dazugehört ist, zu der man dazugehört. Das ist ursprünglich gedacht als einerseits Interessensvertretung gegenüber der Politik auch und ist von diesem Grundgedanken her eigentlich gar nicht so doof. Ja, es gibt sozusagen, das ist sozusagen eine Zwangsgemeinschaft, wo der Unternehmer auch Beiträge zahlen muss und der Kammerzwang wirkt in zwei Richtungen. Sie soll einerseits zu der Fortbildung der Unternehmen beitragen und andererseits aber auch Lobbyarbeit in Richtung Politik machen. Das Problem dabei ist allerdings, dass die Kammern dominiert sind von den großen Unternehmen. Und die großen Unternehmen zahlen die großen Beiträge, deswegen machen die Kammern das, was die großen Unternehmen wollen. Die kleineren Unternehmen mit 1, 2, 3 Mitarbeitern, die zahlen kleinere Beiträge, das sind Millionen von, die haben nicht den Einfluss in der Kammer. Die empfinden das in erster Linie als finanzielle Belastung und denken, was tun wir eigentlich für uns? Deswegen Abschaffung des Kammerzwangs, das soll natürlich nicht heißen, dass sich Unternehmen, wenn sie wollen, sich freiwillig zusammentun können, um irgendwas zu erreichen. Bei der Abschaffung des Kammerzwangs haben wir ausgenommen die Rechtsanwalts-, die Notar- und Ärztekammer. Bei den Rechtsanwalts-, Notar- und Ärztekammern passiert nämlich genau das nicht, was in den anderen Kammern passiert. Weil die Ärzte sind alles kleine Unternehmen. Da gibt es nicht sozusagen einen großen Ärztebetrieb, der die Kammer dominiert. Ganz im Gegenteil sind die Ärztekammern, also bei den Ärzten gibt es mehrere große Organisationsanwälte an den Ärztekammern. Die Ärztekammern, da fühlen sich die Ärzte einigermaßen vertreten. Und dann gibt es die Abrechnungsorganisation der Ärzte. Und praktisch alle Ärzte hassen diese Abrechnungsorganisation. Ja, so deswegen sind die Ärzte sehr froh, dass es Kammern gibt, die ein bisschen im Gegengewicht zu der Abrechnungsorganisation geben können. Prinzipiell ist es bei Rechtsanwalts- und Notarkammern. Die Globalisierung an sich sieht die Piratenpartei positiv und bereichernd. Sie möchte allerdings darauf hinwirken, dass das Allgemeinwohl nicht gefährdet wird durch die Globalisierung. Möchte Rechte der Menschen in nicht industrialisierten, so steht es im Programm, ich würde eher sagen, in ärmeren Regionen der Welt schützen, beispielsweise dass bei Freihandelsabkommen entsprechende Rechte mit vereinbart werden. Und möchte, dass die Rahmenbedingungen nach oben angeglichen werden für Arbeitnehmer und für Konsumenten. Ich weiß nicht genau, warum in dem Programm steht tatsächlich nur Arbeitnehmerinnen. Dann komme ich zu dem nächsten Bereich. Auf dem letzten Bundesparteitag in Neumarkt wurde der Block, der eigentlich zur Wirtschaft sein sollte, nicht behandelt, weil die Debatte um die ständige Mitgliederversammlung zu diesem Zeitpunkt stattfinden sollte, in dem zu dem Zeitfenster stattfinden sollte, in dem eigentlich die Anträge zum Wirtschaftsverband behandelt wurden. Zum Glück hat das nicht dazu geführt, dass gar keine Wirtschaftsprogramme verabschiedet wurden, gar keine Wirtschaftsanträge verabschiedet wurden, sondern es wurden Wirtschaftsanträge verabschiedet, die sozusagen irgendwo anders mit drin liegen. Zum Beispiel im sogenannten EU-Sixpack. Da habe ich jetzt also aus dem Sixpack herausgegriffen, was für Wirtschaft relevant ist, das ist relativ viel. Außerdem wurde im Bereich Arbeit und Sozialpolitik einiges verabschiedet, was für Wirtschaftshaushalt, für Wirtschaft im Haushalt gehört. Gibt es hier irgendwie sozusagen eine Uhrzeit mit der Deadline oder Minuten? Oder, Es kommt gleich einer rein, um das zu schalten. Okay. im Modul 3 dieses EU-6-Packs, da geht es um die Wirtschafts- und Währungsunion. Die Probleme und die Krise der Wirtschafts- und Währungsunion, das ist sozusagen mein persönliches Steckenpferd. Wir stellen fest, es gab ein mangelhaftes Krisenmanagement. Die Krise hat zu massiven Lohn-, Renten- und Sozialkürzungen und Spardiktaten in den jeweiligen Staaten geführt. Die Verluste der Banken, der großen Banken und Versicherungen, die wurden sozialisiert, die werden getragen durch die Steuerzahler in der EU, während die Gewinne bei den Banken weiterhin verwendet. Zusätzlich ist die EZB in eine Rolle geraten gekommen oder hat sie sich selbst hineinmanövriert, dass sie Staaten erpresst. Also sie hat ganz klar in mehreren Fällen gesagt, entweder du rettest deine Bank oder wir schneiden dich vom Eurosystem ab. Also da besteht ein Problem, weil die EZB keinerlei demokratische Legitimation hat. Und anders als das vielleicht häufig in der Öffentlichkeit dargestellt wird, wir haben diese Zahlen. Und wir haben die nicht nur lange diskutiert, sondern die sind hier innerhalb des EU-Sixpacks auch verabschiedet worden. Also ein wichtiger Punkt, und langsam kommt die EU auch in diese Richtung, ist, dass wir sagen, es kann nicht einfach sein, dass wenn eine Bank droht, insolvent zu werden, die Bank von Steuermitteln gerettet wird. Sondern als erstes muss geprüft werden, ist das überhaupt schlimm, wenn die pleite geht. Wir meinen, jedes normale Unternehmen kann pleite gehen und natürlich kann eine Bank pleite gehen. Und auch bei der Pleite jedes kleine Wirtschaftsunternehmens, das hat immer Auswirkungen auf andere Unternehmen. Praktisch immer. Man muss bei einer Bank prüfen, wie schlimm es ist. Also das sozusagen als erste Voraussetzung, dass der Staat dabei überhaupt irgendwas macht. Wir müssen die Banken fragen, ob wir die nicht doch insolvent gehen lassen können. Falls wir sie nicht insolvent gehen lassen können, ist als erstes eine Restrukturierung, eine Zwangsrestrukturierung der Schulden der Bank anzudenken. Was heißt Restrukturierung? Restrukturierung der Schulden heißt vor allen Dingen eine Verlängerung der Rückzahlungsfristen. Ja, das heißt nicht unbedingt gleich eine Kürzung dessen, was eine Bank anderen Banken beispielsweise oder Versicherungen schuldet, sondern einfach eine Verlängerung der Rückzahlungsfristen. Wenn das nicht ausreicht, dann muss geprüft werden, ob es ausreicht, ob es vielleicht im nächsten Schritt ausreicht, Fremdkapital der Bank in Eigenkapital umzuwandeln. Das war ein Punkt, der ist zumindest auf Twitter, als das hier verabschiedet wurde, im Neumarkt, wurde sehr stark kritisiert. Man kann nicht einfach sozusagen Fremdkapital in Eigenkapital umwandeln. Dann ist sozusagen, kann man sagen, da wird mein Guthaben bei der Bank in wertlose Bankaktien umgewandelt. Ja, also das war die Argumentation. So ist es natürlich so, eine Bank hat nicht nur Schulden bei den Girokonteninhaber, ja, das ist jedes Girokonto ist sozusagen aus der Sicht der Bank eine Schuld, das Bargeld auszuzahlen. Ja? Also jedes Girokonto ist eine Schuld. Sondern natürlich ist eine Bank auch verschuldet bei anderen Banken und bei anderen großen Versicherern oder Rückversicherern. Ja? Also die müssen dann zunächst eine Kürzung machen. Nicht eine Kürzung, sondern eine Umwandlung von Fremdkapital in Eigenkapital. So, dann kann, oh, das ist aber ein extremer Eingriff. Dazu zu sagen, das ist völlig normal. Wenn irgendein Unternehmen pleite geht und eine Bank hat erhebliches Fremdkapital in dieser Bank, wenn irgendein Unternehmen, ja, was weiß ich, was hier, was hat man zuletzt, SolarWorld, ja, und eine Bank hat da erhebliche Kreditsummen in diesem Unternehmen. Bevor die Bank, bevor das Unternehmen pleite geht, wenn das Unternehmen pleite geht, besteht die Gefahr, dass das Geld, dass die Bank das Geld überhaupt nicht zurückkriegt oder nur zu einem sehr kleinen Anteil. Deswegen stimmen häufig die Fremdkapitalgeber einer Umwandlung in Eigenkapital zu. Genau das ist auch bei SolarWorld völlig freiwillig passiert. Das Fremdkapital in Eigenkapital in Aktien der SolarWorld AG umgewandelt wurde und auf diese Weise SolarWorld gerettet wird. Also ich weiß noch nicht, wie lange die noch überleben, aber jedenfalls haben sie die Banken überzeugt, dass sie auf diese Weise überleben können. Das ist also ein völlig normaler Vorgang, überhaupt nichts Besonderes, und wir fordern das auch für Banken. Okay, wenn das alles nicht ausreichen sollte, dann gibt es eben normalerweise eine Insolvenz. Das habe ich schon gesagt. Und nur wenn die Insolvenz gesamtwirtschaftliche Folgen haben sollte, dann ist zu prüfen, ob die Bank nicht verstaatlicht werden kann. Ja, also das waren so die Lösungsansätze für verschuldete Banken. Ich will dazu noch eins sagen. Es wird ja häufig dann, oder im Moment sozusagen ist der Fokus immer nicht auf verschuldete Banken, sondern auf verschuldete Staaten. Die Überschuldung der Staaten ist aber im Wesentlichen zurückzuführen auf die Überschuldung der Banken. Die Reihenfolge war die, es gab die Lehman-Krise. Lehman ist Lehman Brothers, die Versicherung Lehman Brothers in den USA ist pleite gegangen. Dadurch, womit einfach niemand gerechnet hatte, deswegen sind ganz viele Banken in Schieflage geraten. Und diese Banken wurden aus Schieflage befreit, dadurch, dass der Staat Geld in die Banken reingesteckt hat. Und jetzt haben die Banken die Staaten die Risiken schon. Nur ein Einwand. Sie sind in die Schieflage geraten, weil Sie spekuliert haben. Die sind aus unterschiedlichen Gründen in Schieflage geraten, aber der Hauptgrund war, sie hatten ihre Spekulation zum großen Teil versichert bei Lehman Brothers. Also, dass eine große Pleite, wenn Sie da spekulieren, ein großer Verlust hatten Sie einfach versichert bei Lehman Brothers. Und Lehman Brothers war pleite gegangen, sodass die Versicherung nicht aus. Ja, und ich das hat die Banken dann in die Platte getrieben. Oder an den Rand. Siemens sich auch ein Stück weit an der Immobilienblase eingestellt. Ja. So, ja. Ich habe jetzt nichts dazu gesagt, wo die Siemens pleite gegangen ist. Ja. Wobei dann ja auch wieder die Immobilienblase gleichzeitig die Banken getroffen hatte. Direkt. Und die Rückversicherung gab es dann auch nicht mehr. Und dadurch ist dann das Ganze im Grunde. Kommt, wenn man Geschäfte nicht trennt. Ja, also worauf es mir an der Stelle ankommt, ist, dass sozusagen die Krise ist von den Banken zu den Staaten. Ja? Die Krise ist von den Banken zu den Staaten. Es ist nicht so, dass die Staaten schon immer viel zu viel ausgegeben hätten und deswegen die Staaten jetzt in eine total große Krise gekommen wären, sondern die Krise ist von den Banken ausgegangen und hat sich auf die Staaten übertragen. 1, 2, 3. So, ich denke. Wir hatten das Problem, die Banken, die haben das Geld sehr billig gemacht, die haben gesagt, Leute, wollt ihr auch Häuser kaufen? Kauft ihr Geld. Heute haben wir genau das gleiche Problem, die haben wir ja gesehen, diese Geldschwemme haben wir ein Problem bekommen. Da ist also 2007, 2008, die Weltwirtschaft gab nicht gegangen an diese Geldschwemme. Nicht an weniger, sondern viel zu viel Geld. Heute gehen die Banken und die Staaten, die Zentralbanken, und die machen das Geld so billig, die schwemmen wieder die ganze Welt mit Geld. Und davor habe ich Angst. Und jetzt ist die Frage, warum in unserem Programm wird versucht, Regelungen zu finden und Lösungen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Warum nicht vorher, bevor die kaputt gegangen sind? Und ich sehe auch auf keinen Fall die Haftung. Diese ganzen Leute, die solche Entscheidungen treffen, die werden dann irgendwann mit dem Ratschlag verabschiedet und mit Millionen Abfindungen. Ich habe keinen gesehen, der von denen in den Knast gekommen ist. Meine Witwe-Schwester bezahlt die Mehrwertsteuer von 19% auf 24%, dass die ihr Geld kriegen. So, und ich verstehe das nicht, dass diese Leute, die Verantwortung haben, nicht auch die Haftung übernehmen müssen. Okay, zur Haftung wollte ich sowieso etwas sagen, deswegen antworte ich da jetzt erstmal nicht direkt. Ja, mir geht es darum, diese Dynamik zu verstehen. Und bei der Bankenrettung wird doch immer gesagt, dass das Darlehen sind, die rückgezahlt werden. Das heißt also, dürfen diese Staaten im Ergebnis nicht wirklich pleite sein, sondern die haben ja auch eine Forderung. Mir ist jetzt nicht bekannt in der Diskussion, dass diese ganzen Gelder, die Steuergelder, mit denen Banken gerettet worden sind, so gewissermaßen als verlorener Zuschuss oder sowas in die Banken gesteckt worden sind. Und das geht bei der Diskussion immer irgendwie unter. Wie ist denn das? Ist das Steuergeld jetzt weg und sind die Staaten jetzt pleite? Oder haben die Staaten eine Forderung gegen die Banken, die unterstützt, die Steuergelder unterstützt wurden? Okay, da antworte ich direkt drauf. Also Schweden ist es gelungen, die haben eine Bank verstaatlicht und haben die hinterher wieder mit Gewinn verkauft. Ja? Also das kann gelingen. Es sieht aber nicht so aus, also in Deutschland gibt es ja den SOFI, was gerade nicht, wie das ausgeschrieben heißt, Sonderfonds für die Banken oder sowas. Ja? Und der schreibt jedenfalls bislang ordentliche Verluste. Es funktioniert ja so. Es gibt also keine, die Rettung der Bank würde nicht funktionieren, wenn die Bank gleichzeitig eine Verbindlichkeit gegen Menschen abgeben müsste. Ja, dann wäre die Bank keineswegs gerettet, sondern das Geld wird da rein. Es relativ stark strenge Regeln, weil die Bank muss es relativ schnell zurückzahlen. Und die Banken möchten das auch alles schnell zurückzahlen, weil sie vor allen Dingen, weil das Management Auflagen kriegt, sie dürfen nicht mehr als 500.000 Euro verdienen, deswegen möchten sie möglichst, solange sie Geld vom Staat haben, deswegen möchten sie möglichst schnell das zurückzahlen. Ja, also es ist im Prinzip schon gedacht, dass es zurückgezahlt werden soll, aber bei den es ist keine rechtliche Verbindlichkeit an der Stelle. Und dann gibt es sozusagen ein Problem der klassischen Kameralistik, also der Art, wie öffentliche Haushalte Buch führen. Öffentliche Haushalte führen nämlich nur Buch über das, was eingegeben wird und das, was ausgegeben wird. Forderungen und Verbindlichkeiten in der Zukunft, die werden sozusagen nicht dem aktuellen Haushalt zugerechnet. Also das heißt, das Steuergelder wechseln ist definitiv wahr. Also es hängt ein bisschen davon ab, wenn jetzt auf einmal alle Banken gerettet wurden, auf einmal der Aktienkurs explodieren würde, dann könnte der Staat auch nicht gewinnen. Mir ist also noch so in Erinnerung aus der Argumentation der CDU, FDP, Regierung, wurde immer gesagt, alles halb so wild, weil, ich sage es noch, Darlehensbasis ist auch alles gezählt. Nee, das ist definitiv Quatsch. In Spanien sind die Immobilienpreise derart in den Keller gegangen, da sind 100 Milliarden Euro vernichtet worden. Von den 100 Milliarden Euro muss vielleicht der Staat nur 50 Milliarden zahlen. Aber das wird nicht wiederkommen. Also da kann man noch 10-mal sagen, wir werden irgendwie verpflichtet, sobald sie unser Geld vergeben, ein bisschen was an den Staat davon abzugeben. Aber das ist völlig klar, das ist absehbar. Die 50 Milliarden sind weg. Also da war Spanien, weiß das nicht genau. Also noch Werte da, also diese Häuser, die Immobilien, die gebaut sind, ja, die sind nicht mehr wert so viel. Aber die haben noch immer ein Geld. Ja, klar. Das, natürlich. Ja. Eben klar. 100 Milliarden hier. Das ist eben 100 Milliarden weniger geworden. Das ist ja nicht schlecht. Das haben wir jetzt nur an. Ich habe das auch verstanden, dass es sehr problematisch herauszufinden, ob das so ist. Also ich weiß ja keiner, was passiert, wenn ja. Das ist das, was die Politiker immer gerne sagen. Ja, aber es gibt schon Möglichkeiten, das also, jeder Sozialhilfeempfänger muss jeden Euro, den er verdient, offenlegen. Die Banken sagen, wir wissen überhaupt nicht, wie wir verknüpft sind. Ja, verdammt nochmal, bevor er eine Milliarde kriegt, da kriegt das mal raus. Und natürlich kriegen die das raus. Ja, ich weiß jetzt nicht genau. Ich meine, es gab einen Antrag und ich weiß jetzt nicht, ob der hier verabschiedet hat oder nicht. Die Banken so aufgeschrieben, dass das in der Anleitung das spekulative Geschäft und das Kerngeschäft der Banken aufgeklärt wird, damit man eben nicht durch diese Spekulationen von einzelnen Bankern, die ja größenwahnsinnig werden und völlig weltfremd, auch mit Hilfe des Netzes innerhalb von Sekundenbruchteilen Milliarden Euro jemand anders schenken. Ich weiß nicht, ob wir das verabschieden werden. Und das wäre ja zumindest ein guter Schritt, das abzusichern, dass ein Staat pleite gehen kann, wenn man dieses Bankensystem wirklich komplett aufmacht, in der spekulative Geschäft und das. Das ist also der Fortschritt zu dem Schritt, den wir vorher hatten. Also zu dem Trennbankensystem nur zwei Sachen. Ich glaube, es ist verabschiedet worden. Es steht nicht in den EU Sixpacks, sondern an anderer Stelle, deswegen ist das jetzt hier nicht aufgeführt und später auf den vorigen Schritt. Nehme ich das mal. Trennbankensystem hat genau jedenfalls von der Idee her diesen Vorteil, den du dargestellt hast, dass Spekulationen keine Auswirkungen auf die Zahlungsfähigkeit haben sollen. Aber, also wir hatten ja so eine große Diskussion, Wandeldiskussion mit Wirtschaftsprofessoren. Wir haben die Wirtschaftsprofessoren aller Couleur eingeladen und alle haben das kritisch gesehen. Warum das Trennbankensystem? Ehrlich gesagt war ich mit der Begründung nicht zufrieden. Und die haben gesagt, da bringt irgendwie nichts. Oder die haben gesagt, man kann das nicht richtig abgrenzen. Aber ich war mit den Begründungen nicht wirklich zufrieden, ich kann es ja nicht wirklich sagen. Ich kann dir nur sagen, sozusagen, da gibt es durch das gesamte Spektrum der Wirtschaftsprofessoren Vorbehalte. Wollte ich nur anmerken, ich glaube, das hat der bestehende Theorien einfach nicht an den Grundsätzen der bisherigen Wirtschaft. Also, das hat sowohl Bofinger gesagt, der sozusagen. Ja, gut, auch, ja. Auch Bofinger ist einer von denen, die sich weigern, Wirtschaftstheorien mal völlig neu zu denken, so viel dazu. Was ich fragen wollte, wenn ich am Stand stehe und ich werde zu solchen Sachen gefragt, habe ich keine wirkliche Antwort. Übrigens auch immer noch nicht. Denn die Leute sind ja keine Experten und sie wollen von mir nicht solche Abhandlungen hören, sondern sie wollen kurz und klar sagen, was wollt ihr eigentlich machen? Und da stehe ich und habe keine wirkliche Antwort. Dann sagst du, wir wollen verhindern, dass die Verluste der Banken sozialisiert werden. Das ist klar. Ja. Das sowieso. Ja. Mehr kann ich nicht sagen. Das ist unterbrochen. Oh, Entschuldigung. Also, wir wollen verhindern, dass die Verluste durch die Steuerzahler getragen werden und gleichzeitig die Gewinne privat verbreiten. Ja. Ja. 15 Minuten? Wie viel? 15? 15 noch? Okay. Danke. Wir wollen, dass was dafür notwendig ist, dass wir mit dem Insolvenzrecht, einen gangbaren Insolvenzweg für Banken schaffen. Und wir wollen Transparenz, wem die Hilfen zugute gekommen sind. So, in Deutschland ist ja sozusagen allgemein das Denken, wir hätten Griechenland geholfen. In Wirklichkeit geht das Geld, was von Deutschland, meinetwegen über den ESM nach Griechenland geht schnurstracks zurück an deutsche Banken und deutsche Versicherungen. Ja. Das sind nämlich diejenigen, die Griechenland Geld geben. Ja? Und genau das muss transparent gemacht werden. Und im Moment ist es so, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Im Moment ist es so, in dem ESM-Vertrag sind extreme Geheimhaltungsklauseln. Mhm. Und an der Stelle, da müssen wir sagen, so macht das nicht wahr. Ja, gut. Ja? Danke. Und am Infostand kannst du dann vielleicht sogar noch den Bogen wieder zum Kommunalen schlagen, weil das ja meistens das ist, was die Menschen wirklich bewegt. Und da vielleicht auch zeigen, wo bei euch in der Kommune das Geld dann wirklich an anderer Stelle fehlt. Ja. Oder, naja. Oder ein Ansatz wäre auch, dass du sagst, ja guck mal, alle die zur Sozialhilfe, die Hartz IV empfangen, die müssen alles offenlegen. Bis auf den letzten, auf das letzte Hemd müssen sie sich ausziehen für Minimalsbeträge. Das sollen die Banken gefälligst tun. Das wollen wir. Weil das ist die Transparenz, die wir fordern. Ja. Der Staat missbraucht seine eigenen Bürger, bereit ist, auch mal andersweise Transparenz zu üben und seinen Bürger zu erklären, dessen Dienstleister er ja eigentlich ist, was er eigentlich macht. Guck dir die Lobby der Banken an, dann wundert dich gar nichts mehr. Aber das, wenn du wie sie gerade gesagt hat, kommunal und global Politik zu verknüpfen, dann tritt sie den Leuten richtig auf die Füße. Ja. Das tut weh. Okay, du hast noch eine Frage? Also so, es hat sicher vielleicht weniger mit der Argumentation an den Stand zu tun, aber da ist seine Spruch eigentlich. Also Griechenland hat ja damals mit der Krise 2010 angefangen hat, 120% ihrer Bruttoinlandsprodukte. Jetzt haben wir drei Rettungspakete, Milliarden bekommen und wir haben etwas über 200%. Unsere Schulden sind fast verdreifacht. Ziel ist, wenn alles das greift, was jetzt passiert, im Jahre 2023, dass Griechenland 120% Schulden hat von ihrem Bruttoinlandsprodukt. Warum wir das Ganze angefangen haben, weiß ich das dann nicht. So sieht die Geschichte aus. Die andere Geschichte ist so, es muss uns immer klar sein, dass die Politik ist in der Hand des Geldes. Ich bin kein Kommunist, um unsere Gespräche zu vereinfachen. Wir haben die Zentralbanken. Die Zentralbanken haben nur eine Aufgabe, die Staaten mit liquiden Mitteln zu versorgen. Warum kann jetzt eine Bank bei der Zentralbank gehen, dieses Geld für 0,5% kriegen und dann den Staat geben für 3, 4, 5 oder je nach der Staat 7%? Warum haben die Zentralbanken nicht ihre Aufgaben erfüllt? Warum geben das Geld nicht direkt den Staaten und warum tun wir Mittler, die Banken dafür sind? Das will ich nicht sagen. Vielleicht an der Stelle gibt es sehr viele Pro- und Kontra, aber im Moment ist es so, dass die Zentralbank das jedenfalls nicht darf, Kredite direkt an Staaten geben. Aber ich würde jetzt an der Stelle, glaube ich, die Diskussion abbrechen wollen, weil wir haben noch 10 Minuten. Wir kommen jetzt zu dem Bereich Staaten. Da sagen wir ganz klar, wenn ein Staat überschuldet ist, dann muss ein ordentlicher Schuldenschnitt her. Also in Griechenland ist es zum Beispiel so, 25% der Staatsausgaben sind allein für Zinsen. Ja. 25% der Staatsausgaben. Das ist echt ziemlich viel. Man hätte Griechenland erheblich helfen können, indem man nicht nur so einen Mini-Schuldenschnitt gemacht hätte, sondern einen einmaligen Schuldenschnitt, der wirklich massiv gewesen wäre, meinetwegen 70-80% Schuld weg, dann wären auch die Zinszahlungen deutlich geringer gewesen und Griechenland hätte eine echte Chance gehabt, da rauszukommen. Sehr interessant übrigens, also wir haben das verabschiedet, den Neumarkt. Ich glaube, gestern hat der Internationale Währungsfonds ein Papier vorgelegt, wo er seine eigene Strategie kritisiert und selbst feststellt, also der Schuldenschnitt der Banken. Und das war ein klarer Fehler. Also das sagt der Internationale Währungsfonds inzwischen. Natürlich auch eine fragwürdige Zinspolitik, die Banken treiben, ne? Also ich meine, es gibt ganz viel, was man da noch diskutieren kann. Ich meine auch, also ich habe mit den zuständigen EU-Beamten gesprochen, die gesagt haben, das gesamte Währungssystem stand sozusagen schon über der Kippe, nur noch zurückgehalten, so am, wie heißt das hier, am Gürtel, ja. Und da wundere ich mich, das muss ich sagen, weil es davon ist nichts verabschiedet worden. Da wundere ich mich aber, dass wir nicht viel radikaler das System haben. Also da hätte ich schon ein paar Vorschläge, dass man sagt, es darf nur noch einmal am Tag allgemein gehandelt werden an der Börse. Da gefälligst hat der Finanzmarkt für die Realwirtschaft da zu sein und die Realwirtschaft braucht nicht mehr als am Tag einen Preis. Einmal am Tag reicht völlig. Wenn es nach mir gehen würde, würden wir die Deutsche Bank zerschlagen. Das System könnte aber, wenn die pleite geht, haben wir dann ein ernsthaftes Problem. Zerschlagen. Okay, ist aber nicht verabschiedet worden. Guck mal, wer da alles erpressbar ist, dann wundert sich nicht. Du wirst gerade nicht sehen. Ja. Allgemeine Sätze sind verabschiedet worden. Es muss stärker, die Finanzaufsicht muss stärker eingreifen. Eben das Trennbankensystem, du hattest das gesagt, muss eingeführt werden. Und die Idee ist außerdem, eine europäische Ratingagentur zu haben. Ich erkläre noch kurz, warum das mit der Ratingagentur ein besonderes Problem ist. Die Ratingagenturen haben nämlich das Problem, dass sie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung haben. Mhm. Ja? Alle klar? Okay, dann erkläre ich nichts weiter. Ja? Okay, also deswegen ist das ganz, ganz wichtig, dass man Ratingagenturen hat. Also es gibt noch ein zweites Problem, also sich selbst erfüllende Prophezeiung. Und das zweite Problem ist, die Ratingagenturen werden bezahlt von den Staaten und Unternehmen, die gerettet werden. So ist es. Ja. Das führt dazu, kann man ganz wunderbar beobachten, dass die Ratingagenturen die Staaten und Unternehmen so lange gut bewerten, wie sie es irgendwie rechtfertigen lässt. Und wenn absehbar ist, jetzt wird es wirklich, wirklich eng, dann gibt es einen riesen Sprung in den Rating und auf einmal steht man auf Arsch. Viel vernünftiger wäre, wenn diejenigen die Ratingagenturen bezahlen würden, die ein echtes Interesse daran haben, nämlich die Anleger, die müssten das Rating bezahlen. Die müssten das Rating bezahlen. Dann könnte das Rating nämlich, sobald es ein bisschen schlechter wird, ein bisschen schlechter sein. Dann würden die Zinsen ein bisschen steigen und die Staaten hätten sofort ein Signal, scheiße, ich habe meine Schulden so weit erhöht, das hat meine Zinsen jetzt um einen halben Prozentpunkt erhöht. Das kostet Staaten schon reichlich Geld, wenn es nur ein halber Prozentpunkt ist. Hm. Aber das wäre ein klares Signal, auf das die Staaten noch reagieren könnten, bevor sie insolvent werden. Bob, eine Frage. Wozu brauchen wir denn wirklich überhaupt generell Ratingagenturen? Zur Einschätzung. Nein, die funktioniert ja nicht. Doch, wenn du es im Prinzip so durchziehst, wie es ja, wenn, aber ist ja nicht. Ist ja nicht. Ja, das ist ja gerade der Punkt. Wir haben einige Leute wissen wollen, was läuft, und wie wir gesehen haben, läuft das an der Stelle verdammt schief. Wenn, dann müsstest du zum Beispiel bei den Aktien oder sonst wo eine kleine Gebühr einbauen, worüber dann die Ratingagentur sozusagen bezahlt wird, um dann ihre Arbeit relativ neutral zu machen. Solange sie nicht neutral ist, kann es keine vernünftige Ratingagentur. Eben, guck dir an, wer in den Ratingagenturen sitzt, guck dir an, wer bei, bei Moody's sitzt. Also, wer, eine neue Ratingagentur macht nur Sinn, wenn die anders aufgebaut ist als genau. Wie bei jetzt. Also gerade ganz viele Lebensversicherungen, da ist gesetzlich entsprechend veranlasst, nur in Unternehmen zu investieren, die entsprechend gerechnet sind. Das heißt, bei uns hinten dran liegt noch eine ganze Menge soziales Zeug, was damit verbunden ist. Es gibt keine Ahnung, wie vorstellen, von dem es gerechnet ist. Aber genau, vertiefen wir vielleicht an der Stelle jetzt nicht. Ich habe eigentlich noch, wir sind jetzt ungefähr von der Anzahl der Folien bei der Hälfte meines Vortrags. Aber ich glaube, der Teil, den wir jetzt gemacht haben, ist vielleicht auch der, jedenfalls aus Krisensicht, sehr wichtig. Also Trennbankensystem habe ich schon gesagt. Ich habe nur eine Frage. Warum gibt es Staaten, die kriegen Geld dafür 7,5%? Also ich mache jetzt mal keine Fragen, sondern machen jetzt mal so weiter einfach. Ja. Die Zeit ist sehr seminar. Sonst kommt er nicht zum Ende. Ein weiteres Problem ist, das habe ich ja gerade eben schon gesagt, dass durch den ESM wird die Hilfe zur Zahlung bei ESM sind an klare Kriterien gekoppelt, die jedes Mal neu ausgehandelt werden, aber in die demokratischen Hoheitsrechte eines Landes eingreifen. Und an der Stelle gibt es noch Verbesserungsbedarf, würde ich mal sagen. Kann man das noch lesen? Ja. Nein. Ich aber nicht. okay, ich sage einfach, die wichtigste Punkte sind irgendwie ein bisschen doof. Das Programm zeigt die Schriftgröße an, die jetzt gar nicht mit drin waren. Also zum Bereich der Energiepolitik. Zum Bereich der Energiepolitik haben wir im EU-Sixpack Ziele verabschiedet. Es soll Versorgungssicherheit gewährleistet sein, es sollen Ressourcen geschont werden, es soll der Verbraucherschutz gestärkt werden, die Wettbewerbsfähigkeit bleibt aber wichtig, und vor allen Dingen über dezentral, hatte ich ja gerade eben schon gesprochen, dass es also die Energieversorgung möglichst dezentral organisiert werden soll durch kleine und mittelgroße Energieversorger. Und wir kriegen wieder den Begriff Netzneutralität. Wir hatten den ja schon jetzt sehr populär bei der Telekom, aber das gleiche Problem gibt es auch im Stromnetz. Da werden auch Anbieter, also im Moment ist es so, irgendjemand gehört das Netz. Die sind in irgendeiner Hand. Und dem das Netz gehört, der verkauft im Moment auch Strom. Und er kann den Preis für die Durchleitung zum Kunden selber festlegen. Das führt natürlich dazu, dass er den Preis für die Durchleitung von Strom von anderen Anbietern so hoch setzt, dass sein Geschäft nicht massiv beschädigt wird. Vor allem, wenn er eine Monopolstellung hat. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir auch im Stromnetz Netzneutralität durchsetzen, dass der Stromdurchleitungspreis unabhängig davon ist, wer den Strom erzeugt und wer den das Netz einspeist. Der wäre übrigens ein Vorteil für den Markt nach deren eigenen Regeln. Genau. Also, lass ja. Dir dann erzählen. Genau. Okay, dazu, um da den Markt zu beflügeln, müssen die Oligopole aufgebrochen werden, die Position der Verbraucher gestärkt werden. Aber wir stehen auch zu den Klimazielen der EU, die erreicht werden durch eine höhere Energieeffizienz über dadurch, dass der Emissionsrechtehandel, weiß jeder, was der Emissionsrechtehandel ist, ja. Funktionsfähig gemacht werden soll. Der Emissionsrechtehandel funktioniert im Moment nicht so richtig, weil die Emissionsrechte, weil die Unternehmen zum großen Teil freigestellt davon sind, die Emissionsrechte überhaupt kaufen zu müssen. Also diejenigen, die wirklich Energie verbrauchen, die müssen nur zu, weiß nicht, 20% der Energie, die sie verbrauchen, auch Emissionsrechte kaufen. Ja. Also da ist es wichtig, dass der Emissionsrechtehandel so umgebaut wird, dass er auch mit tatsächlichen Besteuerungsfunktionen erfüllt wird. Förderung von regenerativen Energien haben wir auch im Programm stehen, keine Förderung von Atom- und fossilen Energien. Das ist vielleicht vielen nicht bewusst, Atomanlagen werden massiv gefördert vom Staat, nicht nur dadurch, dass der Staat die Endlagerung am Ende irgendwie organisieren muss, sondern auch dadurch, dass der Staat Garantien für Kernkraftwerke übernommen hat. Also dann wäre die Atomkraft sofort nicht mehr wettbewerbsfähig. Und es gibt indirekte und direkte Subventionen in Höhe von 180, 160 Milliarden, die bisher geflossen sind, bis zum heutigen. Ja, es ist also sehr viel geflossen. Es ist wirklich sehr, sehr viel geflossen. Ich mache aber das hier sozusagen ein Randthema, das ist noch das Weitere. Digitale Agenda haben wir noch verabschiedet, auch innerhalb des EU-Six-Packs. Internetzugang, Netzneutralität, lückenlose Breitbandversorgung, weil das auch Wirtschaft betrifft, erwähne ich das hier. Schaffung von Allgemeingütern fördern, das heißt freie Software, freie Kulturgüter, freie Bildungsangebote, Quote und offene Patentpools. Dadurch fördern, dass wir entsprechende Lizenzen, dass klar ist, dass die rechtlich haltbar sind, durch die Einführung von oder Zwangseinführung von Fair-Use-Klauseln per Gesetz in entsprechende Urheberrechts- und Patentrechtsbestimmungen und durch die Stärkung der Urheberrechte gegenüber dem Verwerter. Also die Stärkung der Rechte desjenigen, der ein Buch geschrieben hat, gegenüber dem Verlag. Im Bereich Verkehr, glaube ich, muss ich nicht zu viel dazu sagen. Ich habe das hier nur wenige Stichpunkte aufgenommen. Also die gesellschaftlichen Kosten von Verkehr sollen den Verkehrsträgern zugerechnet werden und grundsätzlich wollen wir den öffentlichen Verkehr, den öffentlichen Personennahverkehr und den Verkehr mit Schienen fördern. Dann komme ich jetzt noch zu dem großen Themenbereich bedingungslose Grundeinkommen. Bedingungslose Grundeinkommen bestand vor Neumarkt so vor allem im Programm, was geprüft werden soll, inwieweit man das einführen kann. Sollte eine Kommission eingesetzt werden, also eine Entgeltkommission beim Bundestag, der das prüfen soll, welche Modelle man da einführen kann. Inzwischen hat insbesondere die HETI aus Hamburg ganz viele Berechnungen durchgeführt, unterschiedliche Modelle geprüft und ist dazu gekommen, dass man das finanzierbar machen kann in kleineren Schritten und aus unterschiedlichen Quellen. Dabei ist die Idee, dass man das also erstmal klein anfängt, um zu zeigen, wir haben ein realistisches Konzept. Was die Piraten machen, ist nicht reine Pyramide. Das ist durchgerechnet auf der Grundlage der Einkommensverbrauchsstichproben vom Statistischen Bundesamt. Also da gibt es entsprechende Berechnungen, wie man das tatsächlich finanzieren könnte. Also in der Übergangsphase soll es erstmal geringere Sockeleinkommen, also in der Übergangsphase, so ist jetzt der Begriff, der im Wahlprogramm steht, für bedingungsloses Grundeinkommen, solange das nicht hoch genug ist, heißt es erstmal Sockeleinkommen. In der Übergangsphase ist auch noch möglich, dass das Sockeleinkommen an Bedingungen geknüpft werden wird. Das Sockeleinkommen soll aber an schwächere Bedingungen geknüpft sein, als es im Moment bei Hartz IV ist. Insofern war die Äußerung von Bubernd dann ziemlich irreführend. Bitte? Die Äußerung von Bubernd war dann ziemlich irreführend. In der Tat schon. Okay, aber er hat im Prinzip schon die Beschlüsse einigermaßen, Worten aufhängen. Aber die Idee ist, eine Übergangsphase zu schaffen und zu sagen, wir führen das erstmal schrittweise ein. Ja? Und dazu. Das grundsätzliche Ziel, warum wir das eigentlich einführen wollen, ist, dass wir Menschen über die Teilhabe ermöglichen wollen und die Schikane, die im Moment das Hartz IV an, sage ich mal, den Menschen gegenüber durchsetzt, dass die wechseln. Das ist das Hauptziel. Wie man da genau hinkommt, ist sozusagen hier das Sockeleinkommen eine durchgerechnete Variante, wie man da von klein anfangen kann und dann den Weg hin will. Muss den Glück. Wie viele Sekunden habe ich noch? Ich wollte gerade sagen, wir müssen jetzt da schrittweise, nicht mehr schrittweise aufhören, sondern hier jetzt den Schlusspunkt setzen. Dann mache ich hier noch ganz schnell die allerletzte Folie. Und währenddessen sage ich, da steht dann viel Dank vor. Schade. Währenddessen sage ich noch, also eine Finanzierung des Sockeleinkommens ist einerseits durch Anpassung im Einkommensteuersystem gedacht, andererseits durch die Anhebung oder durch die Abschaffung des, des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes. Da gibt es Berechnungen, die klar belegen, wenn man den Mehrwertsteuersatz anhebt von 7% auf 19%, dass dann die, dass dann Familien und Leute mit geringem Einkommen deutlich besser gestellt werden können, als das jetzt der Fall ist. Ja. Die zweite Finanzierungsquelle, die jetzt schon im Programm steht, ist die Einführung einer Finanztransaktionssteuer. So, ich möchte jetzt nur kurz zusammenfassen, was sozusagen man als Einzigartigkeit der, der Piraten herausstellen kann. Nur die Piraten. Sagen, dass die Finanztransaktionssteuer wollen praktisch alle Parteien zerstören. Das ist auch auf EU-Ebene schon halb beschlossen. Aber sie ist so beschlossen, dass wieder Lücken drin sind. Und wir haben im Programm stehen als Einzige, dass es ohne Lücken zu beschließen ist. Also eine Lücke, die man benennen könnte, ist, es ist festgelegt, die Transaktionssteuer soll 0,1% betragen. Aber es ist auch für die gefährlichen Derivate nur 0,01% betragen. Was ist das für ein Schwachsinn? Die muss überall gleich sein. Und bei uns steht das im Programm, bei keiner anderen. Und wir sagen ehrlich, wir geben jetzt Zweck an, die Finanztransaktionssteuer ist wieder zur Finanzierung des Sockeleinkommens. Sie ist nicht für alle Spekulationszwecke. Das ist, was ich uns vorhabe. 0,1% wird vielleicht Spekulation ein kleines bisschen verringern, aber das Problem, das durch Spekulation entsteht, nämlich hier ist, das rette sich der Kampf um. Sobald ein Einheit wird fröhlich investiert in alle Richtungen und sobald die ersten wegrennen, rennen alle hinterher. Da macht 0,1% Transaktionssteuer überhaupt nichts aus, wenn ich die Angst habe, nicht zu bezahlen. Also da muss man sich vormachen, die Finanztransaktionssteuer löst kein Spekulationsproblem. Das haben die Linken in ihrem Programm stehen, die glauben, dass wir nicht Spekulationsproblem haben. Was ist denn das? Schokolade. Wir sind natürlich die Einzigen, die das bedingungslose Grundeinkommen bzw. bedingungslose Sockeleinkommen fordern zur Anerkennung und Ermöglichung von gesellschaftlicher Arbeit außerhalb der Erwerbsarbeit und damit die Schaffung von Kulturgütern und von Software. Ich mache das eben fertig. Das ist das Schöne mit meiner Stimme, aber französische Chansons oder auch Zara Leander oder so. Ganz tief. Ich habe da schon ganz viel hingelegt, da wollte ich das nicht. Wir sagen, die Hilfen sollen abgewickelt werden. Wir wollen sehen, an welche Banken das Geld geflossen ist. Und wenn das gesellschaftlich vertretbar ist, dann soll das direkt abgewickelt werden, wenn die Banken jetzt wieder gewinnen haben. Dann will ich das Geld wieder in der Staatskasse haben. Wir wollen Transparenz, wie das Geld zugute gekommen ist, hat auch niemand in seinem Programm stehen. Und wir wollen die Einhaltung demokratischer Standards und wir wollen verhindern, dass die nicht demokratisch legitimierte Europäische Zentralbank stark erpressen kann. So, wir haben eine Menge gemacht. Transaktionssteuer kann nicht 1:1 umgesetzt werden auf die Sockeleinkommen, weil es ja keine selbstbestimmte Steuern geben kann und haben. Ja, das soll ich alles erzählen. Jetzt zwei kurze Fragen zum Abschluss, weil das von Klasse von Mitte auf die Straße kommt. Erste Frage ist, können wir bei dem Sockeleinkommen eine Zielgröße nennen, das heißt, in welchem Betrag sich das circa handeln wird, bei dem direkten, aber finanzierbaren Programm? Bestimmt weiß ich aber nicht. Ja. Also das wäre kann ich aber recherchiert, liefere ich nach. Das ist hier mehrfach um den Raum geflogen, weil Vormittag, solange das alles nicht greift, sind wir für einen Mietensraum. Dann flog aber mit dem Raum 9,70 Euro. Haben wir da tatsächlich eine Größe? Ja, wir haben es festgelegt. Einmal für Gelernte und einmal für Ungelernte. Mit der Wasser 9,06 Euro oder irgendwie sowas? Für fest oder festangestellt und für nicht festangestellt 9,70 Euro, also höher. Das für die Ressourcen ist so. Intro